Mein Name ist. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özvoğlu. Ich bin auf dieser Station aus Astana tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Alles ist in Ordnung für Sie? Das ist für mich in Ordnung, ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Und als erstes benötige ich ein paar persönliche Daten. Dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Laura Lux. Laura Lux. Frau Lux, könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen deutlich und langsam buchstabieren? L wie A, L wie Luxemburg, A wie Ali, U wie Ulrich, R wie Richard, A wie Ali. Und Nachname ist L wie Luxemburg, U wie Ulrich. Und X. X und X, ja, super. Vielen Dank, Frau Lux. Wie alt sind Sie, Frau Lux? Ich bin 29 Jahre alt. 29 Jahre. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 12. April 1996 geboren. 96. Okay, vielen Dank. Wie groß sind Sie? Frau Lux. Ich bin 1,65 Meter groß. Wie viel wiegen Sie? 72 Kilo. 72 Kilo. Vielen Dank, Frau Lux. Was für Sie sonst, Frau Lux? Also ich bin jetzt bei Ihnen, weil ich seit ungefähr 3 Tagen eine Sehverschlechterung am linken Auge habe. Seit 3 Tagen. Eine Sehverschlechterung am linken Auge habe, mit auch Schmerzen am Auge. Linken Auge habe. Okay, ich habe das notiert. Die Schmerzen plötzlich oder langsam Die aufgetreten? sind eigentlich zunehmend, haben langsam Hm. angefangen und werden jetzt immer mehr. Zunehmend linken Auge. Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Dumpf, Ja, stechend. dumpf, dumpfe, stechende Schmerzen vielleicht, insbesondere wenn ich meine Augen bewege. Ja, insbesondere bewegen. Okay. Haben Sie eine Verletzung oder? Nein. Haben Sie eine Farbveränderung bemerkt beim Augen? Nein. Wie beschreiben Sie Sehstörungen? Ja, ich sehe verschwommen. Manchmal habe ich auch Flecken, wo ich nicht sehen Flecken. kann. Flecken vor Augen. Ja. Im Moment können Sie klar sehen, oder? Nicht so klar, nein. Nicht so klar. Nur das linke Auge. Okay, nur links Augen. Wie stark sind die Schmerzen beim linken Auge? War null kein Schmerzen, sind sehr, sehr starke Schmerzen entspricht. Wie beschreiben Sie auf eine Schmerzskala? So 3 bis 4. 3 bis 4. Haben Sie dagegen ein Medikament eingenommen oder Nein. waren Sie kein? Waren Sie schon beim Ihrem Hausarzt gewesen? Nein. Ist das erste Mal, wenn ich das verstehe. Okay. Haben Sie noch gleichzeitig irgendwelche andere Probleme? Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ich auf der rechten Armseite und im rechten Bein so Kribbeln, Taubheitsgefühl habe und im Bein leichte Schwäche habe. Rechte Bein. Und seit wann haben Sie diese Beschwerden, Taubheitgefühl, Auch seit Kribbeln? ungefähr 3 bis 4 Tagen. Um 3 bis 4 Tagen. Okay. Gibt es noch eine Schwächegefühl, Kraftverlust, Muskel, Doch, im Schwäche? rechten Bein, ne? Im rechten Ja, Bein, ja. möchte man. Haben Sie einmal Bewusstsein verloren, oder? Nein. Gar nicht. Okay. Gibt es noch andere Orte, Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen oder? Nein, Kopfschmerzen habe ich nicht. Manchmal, wenn ich meinen Nacken nach vorne beuge, habe ich so stromschlagartige Schmerzen an der Wirbelsäule. Schmerzen. Genau. Okay, ich verstehe. Gibt es eine bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Nicht, dass ich wüsste. Gibt es etwas, die Schmerzen oder Beschwerden verstärkt oder etwas lindert? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie nicht bemerkt. Frau Lux, haben Sie Fieber? Ich habe kein Fieber, nein. Kein Fieber. Haben Sie noch Schweiß, Stellfrost nach Nein, Schweiß nein. oder Herzrasen, Nein, auch nicht. Herztropfen? Keine. Gibt es noch Schlafstörung? Können Sie gut schlafen? Eigentlich schon, ja. Schon. Wie ist Ihr Appetit? Gut. Gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, nein. Gibt es eine bestimmte Besonderheit im Gesicht? Nein. Keine. Haben Sie Schluckprobleme? Nein. Keine. Gibt es noch eine Asymmetrie? Auch Nein. habe ich nicht bemerkt. Okay. Haben Sie noch eine Konzentrationsprobleme? Nein. Okay. Wie beschreiben Sie Ihre rechten Arm und rechten Bein? Schwächegefühl. Ja, es ist eher so ein Kribbeln, leichtes Taubheitsgefühl. Ich habe nicht so viel Kraft in dem Arm, in den Beinen. Haben Sie noch einen Kraftverlust? Bin ich Ja, also richtig Schwäche. Also verstanden? ich kann Schwäche. schon anpacken, Schwäche. aber nicht so stark wie vorher. Okay. Können Sie sich Ihre linksseitige Augenlinie bewegen? Okay, Frau Lux, leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankung oder gibt es Nein, gar nicht. gar nicht? Wurden Sie schon mal operiert, Frau Noch Lux? nie. Bis noch. Okay. Haben Sie noch eine Allergie? Ich habe keine Allergie, nein. Keine Allergie. Und Unverträglichkeit? Nein, nicht das Wüste. Gar nicht. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf oder in der letzten Zeit Medikamente ein? Nein. Gar nicht. Kein Medikament. Frau Lux, rauchen Sie? Ich bin nicht Raucherin. Nicht rauchen. Trinken Sie Alkohol? Sehr, sehr selten, vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Sehr satt. Okay. Bitte nehmen Sie nicht diese Frage persönlich. Haben Sie noch einmal Drogen probieren? Nein. Gar nicht. Okay. Sind Sie vollgeimpft? Ja, ich bin voll geimpft. Gegen Corona auch? Gegen Corona vor 2 Jahren zuletzt. Vor 2 Jahren. Okay. In der letzten Zeit waren Sie im Ausland? Im Oktober war ich im Ausland. Im Oktober. Wo waren Sie? In Portugal. In Portugal. Da haben Sie etwas Wichtiges erlebt, oder? Nee, ich war Strandurlaub. Okay. Frau Lux, gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, also nichts Besonderes. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Vater ist gesund. Ja, er hat Bluthochdruck. Ja. Unter Kontrolle. Ja, er ist regelmäßig beim Arzt. Okay, und die Mutter? Mutter ist auch gesund. Also sie hat eigentlich keine relevanten Erkrankungen. Okay, super. Okay, und haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Frau Lux, was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Lehrerin. Sind Sie verheiratet? Nein. Kein Kinder. Richtig. Okay, Frau Lux, Sie haben schon gesagt, seit 3 Tagen haben Sie eine Sehstörung beim linken Auge und Und Augenschmerzen. ja, Augen und auch Augenschmerzen und rechtsseitige Muskelschwächung. Ja, also auch so Kribbeln, Kribbeln, genau, Taubheitgefühl. Taubheit, leichte Taubheitsgefühl, genau. Ja. Aber haben Sie vorher keine ähnlichen Beschwerden? Doch, ich habe das schon mal gehabt. Ich habe das vor 8 Monaten schon mal gehabt. Da habe ich auch dieses Taubheitsgefühl im linken Bein gehabt. Tabakkiste vor 8 Monaten. 8 Monaten im linken Bein. Das ist aber dann von alleine wieder weggegangen. Denken wir. Damals haben Sie noch eine Sehstörung gehabt. Nein, nein. Nur vor 8 Monaten, nur die Taubheitsgefühl im Beschwerde linken Bein war gehabt. Ja. linken Bein, aber keine Sehstörung Nein. damals. Aber vorher seit 3 Tagen Sehstörungen und ja, rechtsseitige Taubheitgefühl und Kribbeln. Haben Sie, Sie sind schon gesagt, Ihrem Vater hat eine Blutdruck. Bluthochdruck, ja. Ja, Bluthochdruck. Haben Sie noch einmal kontrollieren? Ja, ich habe bei mir den Blutdruck kontrolliert, als Ja. ich diese Augenschmerzen hatte. Das war aber normal. Das war ungefähr 115 zu 90. Ja, okay. Wurde vor 3 Tagen Blutdruck wurde gemessen. Das war noch ganz Genau, normal. ganz genau, ja. Erinnern Sie sich, wie war das? 100, der Blutdruck habe ich gesagt gerade. 110 zu 90. Ah, 110 zu 90. Okay. Ich habe das mitgehört. Okay. Lux, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ich habe Angst. Ich würde gerne wissen, was das ist. Habe ich eventuell eine sehr, sehr schlimme Erkrankung oder was habe ich? Ja, ich verstehe Sie sehr gut, dass Sie Angst haben. Ich möchte noch eine Frage stellen. Vor 8 Monaten haben Sie schon gesagt, ähnliche Beschwerden haben Sie noch beim linken Bein. Linken Und Bein, anderes Bein, ganz genau. linken Bein. Und damals waren Sie beim Hausarzt oder eine neurologische Nein, ich war nicht Untersuchung. beim Arzt gewesen. Das ist von selbst wieder weggegangen später. Ja, das ist ungefähr nach einer Woche wieder weggegangen. Wie viel hat das gedauert? Eine Woche ungefähr. Eine Woche. Aber ohne Sehstörung. Alles gut. Okay. Vielen Dank, Frau Lux. Ich bin Gerne. nun mit meinen Fragen fertig. Gerne. Haben Sie Fragen? Nein. Okay, vielen Dank. Ich werde Ihnen zuerst körperlich untersuchen. Dann ein wenig Blut abnehmen. Gegebenenfalls ein neurologische Konsil Ja. anfordern und gegebenenfalls ein CT-Schädel und Okay. Röntgen. Also eine Computertomographie vom Kopf. Ja, natürlich. Okay. CT. Kommt diese Tomographie anzufordern. Und sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt über Ihre Situation. Okay. Dann komme ich Ihnen zurück und dann erzähle ich Ihnen Schritt für Schritt. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank und bis dann. Dankeschön. Danke, eine Frage stellen. Bitte schön. Benutzen Sie die eine Verhütungsmethode wie die Pille oder Hormone? Ja. Dankeschön. Pille, ja? Das ist ja. Haben Sie Sprechstörung? Früher Nein. oder jetzt? Nein. Oder Schwindel? Nein, auch nicht. Haben Sie Hörstörungen oder Hörminderungen bemerkt? Nein. Nur eine Sehstörung. Ohrensausen. Nur Sehstörung. Gibt es bestimmte Auslöser bemerkt? Nein. Kalt Expansion oder Nicht wirklich. Nein, habe ich nicht bemerkt. wie ist Ihre Ernährung? Gut. Sind Sie vegetarisch oder so? Nein, ich bin nicht Vegetarier. Vegetarier, okay. Sind Ja. Ihre Taubheitsgefühl oder Kribben progredi zunehmende? Ja. Haben Sie bemerkt? Lutz, haben Sie irgendwelche Hautfarbe Veränderungen bemerkt? Nein. Beschäftigen Sie mit Ihrer Garten oder Ich habe andere keinen Garten. Nein. Hobbys? Haben Sie ungewöhnliches Hobbys oder neu Nein. anfangen etwas? Nein. Darf ich? Haben Sie früher schon einmal Gewusstsein verloren? Nein, noch nie. Haben Sie Fieber? Vielleicht diese Nein, Frage hat nein. gestellt. Okay. Veränderung? Nein. Dann machen wir ein Arztgespräch. Bitte schön. Okay. Darf ich? Bitte. Ja, okay. Hallo, guten Tag. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen meine Patientin vorstellen. Es geht um Laura Lux, 29 Jahre alt, geboren am 12.05.1996, 1,65 Meter groß und 72 Kilo. Lara Lux stellte sich heute bei uns seit 3 Tagen plötzlich aufgetretene zunehmende Sehstörung, Sehschmerzen, linksseitige Sehschmerzen vor. Die Schmerzen sind seit 3 Tagen zunehmend und dumpf. Sie berichtet, dass die Schmerzen haben keine bestimmte Auslöser. Sie hatte keine Verletzung. Sie berichtete, dass die Schmerzen kommt mit Flecken vor Augen. Die Schmerzen liegt bei 3 bis 4 von 10 auf einer Schmerztagsskala. Und laut Angaben der Patienten seit 3 Tagen, die Patienten beim rechten Arm und rechten Bein kribbeln und Taubheit gefühlt hatte. Begleitend sie klagt über eine Muskelschwäche und weniger Kraftverlust. Ansonsten die Vegetativanamnese ist unauffällig. Die Fragen nach Fieber, nach Schweißausbruch, Herzrasen, Herzklopfen, Atemnot, Engegefühl, unauffällig, bis auf Schlafstörung, schmerzbedingte Schlafstörung. Vorerkrankung Anamnese ist unauffällig, Voroperationen Anamnese ist unauffällig, keine Allergie bekannt, keine Unverträglichkeit bekannt. Sie nimmt keine bestimmten Medikamente, nur eine Pille als Verhütungsmittel. Bei der Noxenanamnese lediglich sehr, sehr selten Alkoholkonsum wurde bejaht. Sie sind vollgeimpft. Vor circa 5 Monaten, er ist in Portugal gereist. Er hat in Portugal gereist und bei der Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater. Die Mutter ist gesund, sie ist Einzelkind. Bei der sozialen Anamnese ergaben sich, sie ist Lehrerin, nicht verheiratet und ledig, kein Kinder. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf eine kranielle Embolie wegen Pille bedingte, weil die Patient hatte vor 8 Monaten ähnliche Beschwerden, linksseitige, linken Arm und beim linken Bein. Und jetzt sie hatte ein Sehschmerzen, linksseitige Sehschmerzen und Sehstörung. Muskelschwäche, Kraftverlust, Taubheitgefühl, Kribbeln, entspricht davor. Als Differentialdiagnostisch kommen Multiple Sklerose und Meningitis in Betracht. Warum glauben Sie, dass es eine Embolie ist und keine Multiple Sklerose? Habe ich erstmal die Fragen nach Medikament vergessen. Deswegen, ja. Ja, aber sie hatte das ja vor 8 Wochen, vor 8 Monaten schon mal gehabt. Also hat sie denn rezidivierende Embolien oder? Ich dachte, eine kleine arterielle oder venöse Embolie könnte sein, Unwahrscheinlich, gegen Pille. unwahrscheinlich, ja, unwahrscheinlich. Also das ist eine Differentialdiagnose, richtig, dass es eine Embolie sein könnte, aber was passt mehr? Welche Diagnose passt mehr hier? Als Differentialdiagnostisch dachte ich eigentlich, Multiple Sklerose könnte sein. Genau, ich denke auch, dass es eine Meningitis Multiple und Sklerose sein könnte, passt mehr. Interkranial Tumor Müssen Sie ausschließen, zum Beispiel richtig? Muss eine, man ausschließen. Genau. Optiklyoma oder sowas. Sie beschreibt ja so eine Opticus Neuritis. Optiknotis. Ja. So typische Beschwerden für MS. Ne? Und wenn man überlegt, wegen Mikroembolie, was Sie gesagt haben, zuerst war es links, jetzt ist es rechts, immer so unterschiedlich, das passt nicht so ganz zusammen, ne? Ja, aber als erste Option habe ich nicht gedacht, als MS, Richtig. weil die Patientin ist sehr, sehr jung, Genau. 29 Ganz Jahre alt, genau. und bei der Vater oder beim Vater oder bei der Mutter keine ähnliche Beschwerden oder Muss nicht sein. Geschichten. Muss nicht sein. Deswegen habe ich nicht als erste Option MS gedacht, Multiple Sklerose Was gedacht. machen Sie diagnostisch? Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, dann Blutabnehme als Routine Diagnostik. abnehmen, ja, Leberwerte, Nierenwerte und Blutbild und ein Stuhl und ein Urinprobe bestimmen lassen und dann ein CT-Röntgen. Röntgen oder CT? Normale CT-Schädel. CT-Schädel. Warum? CT-Schädel Warum? werden lassen. Eine intrakranielle Pathologie Richtig. auszuwiesen. Richtig. Und So. Beispiel ein Tumor Richtig. oder Oder ein eine Blutung. Blutung, Embolie oder dann Genau. Verengung oder Verschluss. Und dann ich werde einen neurologische Konsil anfordern. Und dann auf jeden Fall ich werde diese Patienten Stationen Richtig. aufnehmen. Richtig. Und dann Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution und enmäßige Überwachung. Ja, kann man machen, sehr gut. Ja, Was durch machen Medizin. Sie im Verlauf? Was würden Sie machen an Diagnostik bei dieser Patientin, wenn das CT unauffällig ist? Wenn die CT unauffällig ist, möchte ich noch weitere diagnostische Kranial-MRT Richtig. Sehr gut. und eine lumbale Punktion Genau, sehr gut. Ganz genau. möchte ich veranlassen Sehr und gut. ja. Damit kann man die Diagnose einer MS bestätigen. Und was geben wir ihr als Therapie? Für die Bei MS. so einem Schub, sie scheint ja einen MS-Schub zu haben. Dann geben wir. Als Erste kann ich nicht so gut Ich wissen. helfe Ihnen. Aber, ja, erste Man kann Maßnahme. hochdosiert Cortison geben. Kortison, ja, Genau. Kortison als Ne? erste Das ist ja Maßnahme. Erstdiagnose wahrscheinlich. Da gibt man Cortison und wenn sich die Diagnose bestätigt hat, kann man im Verlauf der Wochen, Monate auch eine Antikörpertherapie machen. Cortison, Antikörpertherapie, Patientenschulung, zum Ja, natürlich, Beispiel natürlich. physikalische Ne? Rehabilitation Genau, da ist nach. genau, vollkommen richtig, ganz genau. Ja, sehr gut. Das war's. Gibt es Fragen? Keine Fragen, alles ganz einfach. Hocam MS unutmuşum vallahi ben. Wie bitte? MS böyle MS hastalığını unutmuşum gelişini. Hani genç bayanı falan biliyordum ama iki taraflı göz tutulumu ya da tek taraflı tek bayında vardı değil mi bunun? Hani sağ elde yoktu. Yani şimdi MS tabii ki ben bütün şeyleri katmamış olabilirim ama genelde gözde olabiliyor. Ondan sonra his kaybı olabiliyor, güç kaybı olabiliyor. Aynen. Bunun özel isimleri de var ama benim de aklımda değil şu an. Ona bakmak lazım tekrar. Sağ olun hocam. Tekrar okumak lazım. Unutuyoruz. Görme bozukluğu daha çok çift görme şeklinde olmaz mıydı? Yani bu optikus nörit daha çok ön planda oluyor bazen. İşte bu his kayıplar oluyor. Hem sağda hem solda güç kayıpları oluyor. Tabii ki bazen baş dönmesi falan da olabiliyor. Yürümede sıkıntı oluyor. Yani bunlar ara ara sıklıkla geldiği için bir de hastamız genç olduğu için bu tam işte atıyorum tümöre benzemiyor. Çünkü iki taraflı hem o hem sağ hem sol oluyor. Bayılma olası yok. Baş ağrısı yok. Derkene MS özellikle bayanlarda bu yaşta çok gördüğümüz vakalardan birisi diyebilirim yani. Hocam sınavda böyle bir şey karşımıza çıkarsa şıtih word olarak burada yaş mı tekrarlayan şekilde çıkması neyi şey alabiliriz? Yani yaş olarak tabii ki Genç yaşlı olması genç mı? bayan olması 2, Kadın 3, olması mı? 3 aylar önce aynı semptomatik olup tekrar düzeldiğini Kontrolatörel şikayetlerin ve olması. en sonucu bu göz ve problem çok oluyor. Evet. Göz göremiyorlar yani bir görme sıkıntısı yaşıyorlar. Onu diyebiliriz yani. Tamam hocam, teşekkür ederim. Kendiliğinden tekrar düzeldiğini genelde MS'de şub atış diyoruz ya, bilmiyorum Evet. Türkçe'de buna ne diyoruz? Atak mı oluyor? Ataklar halinde gelen Ataklar diyoruz. halinde geliyor. Aynen. Öyle olduğu için. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Hocam özür dilerim. Başta hatta bir hastanın genç olması, bayan olması yani MS yerine getiriyor ama mesela bu posta serebral arter stenozunda da sanki böyle benzer şikayetler oluyordu. Yavaş gelişen bir post serebral arter stenozunda görme bozuklukları, işte sağlı sollu güç kaybı. Okay. Yani diferansiyel diagnoz olarak diyorsunuz. Evet hocam. Yani olabilir tabii ki. Tabii. Aramızda nörologlar varsa tabii ki daha bilgiler, daha iyi anlatırlar. Ben daha ilaç olarak ancak bu kadar biliyorum. Hocam genel bir soru sorabilir miyim? Efendim? Genel bir soru sorabilir miyim hocam? Lütfen. Medikament kullanımında hayır dediniz ama pile diye sorulduğunda evet kullanıyorum dediniz. Bunu normalde de ayrıca sormak mı lazım yani? Evet, aynen öyle. Ekstra Yani soru. medikament Aynen. kullanmıyorum dedi. Aynen. Pileyi medikament olarak şey yapmıyorlar o zaman. Ya Şimdi çoğu unutuyor. Çoğu söylemiyor. Yani evet. o yüzden ekstra sormak lazım. Bayanlarda özellikle genç bayanlarda özellikle sormak lazım. Peki. Ekstra olarak söylemedim yani. Okey, var mı başka soru veya eklemek isteyen bir şeyler? Yanlışımız varsa düzeltebiliriz. Ben de öğrenmek isterim şahsen. Estağfurullah hocam, çok teşekkür ederiz vakit ayırdınız. O zaman iyi hafta sonları diliyorum. Tamam. Haftaya Teşekkür yokum. ediyoruz. İyi Hocam bayramlar sağ olun. diliyorum Teşekkürler herkese. hocam. Teşekkürler hocam. Haftaya yokum. Ağzınıza sağlık. O zaman Siz de sağ olun. şimdiden iyi bayramlar dileyelim hocam. Evet, Size de aynen. İyi şimdiden iyi bayramlar. bayramlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hadi Görüşmek üzere. görüşürüz.